WDR 5. Neugier genügt. Griechenland im Südwesten. Wie ist die Voraussichten für die Weinproduktion dieses Jahr? Die Halbinsel Peloponnes. Am Golf von Korinth. Wir haben tolle Trauben. Panayotis Tsitsas lenkt den Jeep über einen holprigen Sandweg. Wirbelt Staub auf. Kultivierst also eine bestimmte Sorte? Sein Ziel ist Riera. Ein Hügel, alle. 400 Meter hoch. Ich habe gemerkt hier, dass die Olympiastraße im Bau ist. Yannis Katsoulis sitzt das neben ihm. Stopp. Ein alter Bekannter. Ja. Kurze graue Haare. Ja. Wetterbraunes Gesicht. Am Freitag sind alle entlassen, weil das Banksystem funktioniert nicht, also die können nicht bezahlen. Aus. Temporär. Panayotis Tsitsas schweigt, folgt einem steilen Pfad. Fängt das gut an. In dieser Gegend ist er geboren. In Eyalia. Früher auch Weinberge? Oder? Rosinen. Der Weinberg Rosinen. War ein alter Traum des Unternehmers. 2007 pflanzte er die Sträucher. Zusammen mit seiner deutschen Ehefrau und den beiden Söhnen. Die Reben stehen in langen Reihen. Tanken Sonne und das Salz, das der Wind vom Meer herüberträgt. Zwei Hunde laufen auf ihr Herrchen zu, entlocken dem wortkargen Mann Liebkosungen. Wir stehen auf der Hügelkuppe. Im Norden das Meer, im Süden hohe Berge. Zu unseren Füßen die Reben, die wie ein leichter grüner Sommermantel auf den Hängen liegen. Wir haben 14 verschiedene Rebsorten. Es sind Merlot, Syrah. Und dann sind auch griechische Sorten wie Ayurjetiko, Mavrodafni. Über uns der Asirtico, Himmel. Tiefstes Malabusia. Blau. Ein Raubvogel. Sieht schön aus. Das Markenzeichen auf den Etiketten der Riera-Weine, auf denen Namen stehen wie Bond, Concert, Two Roses. Wir haben sehr, sehr Weinmeister oder was. Die Weine schmecken nach Sonne und Wind, nach Gewürzen und Waldbeeren, nach Unbekümmertheit. Verkaufst du alles oder bleibst du drauf sitzen? Ich tue mein Bestes. Export oder hier? Der griechische Markt ist tot. Hör auf. Es ist so. Wir fahren zurück in den Norden, ans Meer. Wenn Europa in der Demokratie bleiben will, dann muss auch die Stimmen Griechenlands hören. Europa hat Demokratie. Eine Diskussion, die derzeit oft zu hören ist. Die einen betrachten die EU als Feindin, als Terroristin, die Angst schürt. Die anderen bezeichnen den griechischen Staat als Parasiten, der die Unternehmen aussaugt und fallen lässt. Bankendemokratie oder Bankendiktatur. Diskussionen, die die Gesellschaft teilen. Dabei sind die alten Wunden längst nicht geheilt. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Bürgerkrieg, Militärdiktatur. Panayotis Tsitsas ist das Lachen vergangen, im Gegensatz zu Yannis Katsoulis. Sein Glaube an die Regierungspartei brachte ihm den Spitznamen Alexis ein, wegen Alexis Tsipras, dem griechischen Premier. Jetzt sitzt Yannis Katsoulis am Golf von Korinth, trinkt weißen Wein, raucht eine Zigarette. Vor der Küste ankern Fischerboote. Zwischen Meer und einem Asphaltweg liegt der Strand. Ein helles Band voller Kieselsteine, ein ruhiger Flecken. Ich bin mehr oder weniger ein Reisebüro und Hotelmann. Yannis Katsoulis lebt von einer kleinen Rente. Sein Reisebüro für Griechenlandreisen ging pleite, als der größte Kunde privatisiert wurde, die Deutsche Bahn. Seit ein paar Jahren betreibt er mit einem befreundeten Ehepaar ein Apartmenthotel, unweit vom Strand. Inzwischen bin ich also über 70, aber noch aktiv. Ein Tourismusmann mit Leib und Seele. Mit ihm besuchen wir ein Dorf. Eine kleine Zuckerwarenfabrik in einem Hinterhof. Yorgos Panaropoulos hält uns eine Kiste unter die Nase. Es riecht nach Bergamotten, Rosenblüten, Limone. Wir kosten süße Häppchen. Lukumia. In der Manufaktur ist es still. Zu still. In Zeiten der Krise kauft doch niemand Lukumia, sagt Yorgos Panaropoulos. Doch glücklicherweise ist das Geschäft nicht pleite. Seine Spezialität ist auch im Ausland geschätzt. Jorgos arbeitet nach einer 100 Jahre alten Rezeptur. Eine Mischung aus Mais, Zucker, natürlichen Aromen. Das Ergebnis zergeht auf der Zunge. Wie ein süßer Schaum. Wir fahren über eine einsame Straße, die sich in die Berge schlängelt. Meine Partnerin und ich. Katharina Katsatou ist Griechin, Emigrantin, Wahlkölnerin. Als junge Frau jobbte sie auf der Peloponnes. In dieser Gegend, auf einem Campingplatz. 35 Jahre später ist sie selbst eine Reisende, die dolmetscht und Brücken baut. Am Straßenrand verkauft ein Mann Kirschen. Die Gegend ist berühmt für ihre Kirschen. Yannis Stavropoulos, weißes Haar, wacher Blick, 85 Jahre alt. Wir wollen kaufen. Yannis kümmert sich nicht drum. Er bringt uns hinter eine hohe Hecke zu seinen Kirschenbäumen. Wir sollen pflücken, so viel wir wollen. Wir hängen Kirschen ans Ohr, kaufen einen Korb, fahren weiter. Unser Ziel liegt 700 Meter hoch, an den Ausläufern des Helmusgebirges, Kalavrita. Eine kleine Stadt mit großen Platanen, Tavernen, Gewürz- und Teeläden, der Kirche am Markt. Die ehemalige Volksschule. Ein ebenerdiger Steinbau. Zwei Seitenflügel, spitze Dächer, lange, schmale Fenster. Seit 2006 ist die Schule ein Gedenkort. Das Holocaust-Museum, wie es die Einheimischen nennen. Nach dem griechischen Wort Holokaftoma, völlig niedergebrannt. Die Museumsmitarbeiterin Panayota Kaldiri begleitet uns durch die Räume. Ob sie in Kalavrita geboren sei? Ja. Alle, die hier geboren sind, haben Tote zu beweinen. Mein Großvater und sein Bruder wurden hingerichtet. Mein Vater war ein kleines Kind. Inzwischen ist er alt, aber er erinnert sich daran. 13. Dezember 1943, ein Montag. Soldaten der deutschen Wehrmacht trieben Frauen und Kinder in jene Schule. Verschlossen die Tore? Zündeten sie an. Die Frauen warfen ihre Babys aus den Fenstern, sprangen hinterher. Zeitgleich starben ihre Großväter, Väter, Brüder, Onkel, Söhne durch Maschinengewehrsalven auf dem Hausberg im Osten der Stadt. Ihre Hinrichtung war eines der grausamsten Massaker im Zweiten Weltkrieg. 468 Tote. Der Jüngste war 13. Die Ältesten waren um die 80. Kalavrita, im Rathaus. Nach 72 Jahren hat sich Kalavrita gut entwickelt. Aber die Erinnerung an das tragische Massaker bleibt. Yorgos Lazouras, der Bürgermeister. Die Menschen hier gehen auf die Deutschen zu. Auch viele Deutsche gehen respektvoll mit dem um, was geschehen ist. Kalavrita ist eine blühende Stadt, ein Winterskiort, ein Naturparadies. Jahrzehnte nach dem Massaker gedenken Einheimische und Deutsche gemeinsam der Opfer, organisieren Treffen, gründen Initiativen. Seitens der Bundesrepublik gab es bislang keine Entschädigung für das Verbrechen. Das demokratische Deutschland sollte für die Verbrechen der Nazis bezahlen. Es geht weniger um das Finanzielle, sondern um Gerechtigkeit, um Wiedergutmachung. Wir laufen zum Bahnhof von Kalavrita, zur Endhaltestelle der Zahnradbahn. Das ist die Attraktion der Region. 1896 fuhr sie zum ersten Mal die 22 Kilometer zwischen Küste und Hochebene. Viele Jahre war sie das einzige Verkehrsmittel. Heute fahren vor allem Reisende, wie wir, mit dem Odontotos, der Zahnradbahn. Die Zahnradbahn sollte eigentlich weiterfahren, in die Berge hinein bis nach Tripolis. Doch dann ging Griechenland pleite. Griechenland geht immer mal wieder pleite. Wir sitzen neben dem Lokführer, Menelaos Avramopoulos. Er steuert das Technikwunder auf sehr schmalen Schienen. 700 Höhenmeter müssen überwunden werden. An besonders steilen Stellen fahren die Schienen Zähne aus, verhaken sich mit den Zahnrädern am Triebwagen, zwingen die Bahn zur Langsamkeit. Und wenn sich der Lokführer gegen die Zähne entscheidet? Dann auf Wiedersehen. Die Strecke liegt in einer atemberaubend schönen Landschaft. Kleine Brücken überspannen die tiefe Schlucht des Flusses Wodajkos. Felsen, die ganz knapp an den Fenstern vorbeischießen. 1000 Meter in den Himmel. An einer der Wände kauert das Kloster Meraspilio. Hier stießen deutsche Soldaten Mönche in die Schlucht. Im Dezember 1943. Die Lokführer blieben verschont. Sie waren die einzigen, die die Zahnradbahn bedienen konnten. Die Besatzer brauchten jemanden, der ihre Beute ins Tal fährt. Geld und Gut aus Kalavrita, der geschändeten Stadt. An den Gleisen stehen zwei Wanderer. Sie winken. Wir winken zurück. Die Zahnradbahn ist am Ziel. Diakopto. Noch einen griechischen Kaffee. Dann geht es weiter in den Süden. Die Halbinsel Peloponnes sieht aus wie eine Hand. Ihr Ballen liegt am Golf von Korinth. Ihre drei Finger liegen ausgestreckt in der Ägäis, Richtung Nordafrika. Wir sind auf dem Weg zum mittleren der drei Finger, die Mani. Eine herbe Landschaft an den Ausläufern des Taietos, eines Gebirgszuges mit bis zu 2500 Meter hohen Bergen. In der Mani lebten stets die Armen, die Vertriebenen, die Flüchtlinge. Vor den steilen Küsten handelten Piraten mit Sklaven und kaperten Schiffe. Sie bildeten Clans, verübten Blutrache, bauten Wohntürme. Mächtige Quader aus Stein mit Schießscharten und meterdicken Wänden. Im Erdgeschoss lebten die Tiere. In den Obergeschossen die Familie, unterm Dach die Eltern. Jeder Turm birgt dunkle Geheimnisse. Angeblich. Areopoli, Stadt des Ares, des antiken Kriegsgottes, Hauptstadt der inneren Mani. Ein Ort zwischen Bergen und Meer. Die Altstadt ist autofrei. Unser Quartier liegt in einem jener Türme, direkt unterm Dach. Jakovos Xenakis heißt uns willkommen, im Gästehaus Londas. Londas kommt auch von dem türkischen, arabischen Ondas, wo das gute Haus, die gute Stube ist. Wir sitzen auf der Terrasse. Mit Blick auf Berge, Meer und Dächer. Wir fangen an mit Osa, Zigarette und Fotos. Jakobos Xenakis öffnet ein Album, zeigt Fotos in Schwarz-Weiß. Ich bin 1. Januar 1958 geboren in Kairo, Ägypten. Mit seiner Stimme, den Bildern, der Familiengeschichte ziehen wir durch die Levante. Durch das Griechentum in Ägypten. Irgendwann landen wir im Athen der späten 1970er Jahre, als Iakovos Malerei an der Kunstakademie studierte. Das war, wo dem Hans kennengelernt habe in Athen. Damals hat er in Athen gelebt und war, ja, die große Liebe. Wir sehen viele Fotos. Hans Kleiner und Iakovos Xenakis in ihrem Zuhause in der Schweiz. Iakovos Mutter und Hans in einer Alphütte. Eine Ruine in Areopoli. Anfang der 1980er Jahre. Es war Frühling. Fotos von der Restauration der Ruine, die 2 Jahre dauerte. Fast die ganze Gegend bestand aus Ruinen. Iakovos und Hans zogen in ihren Turm und blieben. Bis heute. Ein schwules Paar auf dem Südzipfel der Peloponnes. Mitten in der Mani. Deren Bewohner in Griechenland als erzkonservativ gelten. Von Anfang, wo ich da kam mit Hans, mit meinem Partner, ich habe nichts versteckt. Ich habe nie irgendeine blöde Bemerkung gehört. Nee. Wir ziehen von der Terrasse in die einstige gute Stube des Turms. In das Atelier von Jakobus. Skizzenbücher auf dem Tisch, Pinsel, Farbtuben. Auf dem Boden stehen Leinwände. Es riecht nach Acryl. Das Porträt eines Mannes auf dem Sofa. Die Augen geschlossen. Ja, der Hans schläft mit seiner Katze. Auf dem Bauch 4 Katzen. Ja, wir sind immer noch zusammen. Wir genießen unser Leben. Am nächsten Morgen verlassen wir die Mani, fahren weiter zum östlichen Finger, nach Monemvasia. Eine Stadt, die sich an einen einsamen Felsbrocken im Meer klammert. Einzige Verbindung zum Festland ist ein schmaler Damm. Die Stadt ist eine elegische Schönheit, mit Spuren aus Byzanz, Venedig, dem Orient. Wollt ihr ein wenig laufen? Am Fuße des Felsens treffen wir Theodouli Spiridaku. Der Pflasterweg ist richtig alt. Eine parteilose Politikerin, engagiert und energiegeladen. Umweht von einem Kleid mit großen bunten Blumen. Hier gibt es kleine Läden. Vor 2 Jahren waren es mehr. Der Handel leidet unter der Krise. Theodouli glaubt an Europa. Sie glaubt an den nachhaltigen Tourismus. Seit 5 Jahren hinterlässt die Krise ihre Spuren. Als wir angefangen haben, ein bisschen durchzuatmen, kam der nächste Schlag und wir stehen am Anfang. Längst sind wir durch das mehr als 500 Jahre alte Stadttor gelaufen, stechen zügig durch die Gassen, begegnen Achondula Angelaku im Museum an der Stadtmauer. Sie ist die Seele des Hauses. Eine leidenschaftliche Erzählerin, die ihre Arbeit liebt. Wir sind wenige Leute und machen alles. Das ganze Jahr. Ich erwähne das nur, weil viele ausländische Besucher meinen, dass wir nichts tun. Hier im Museum machen alle alles. Wir putzen, kümmern uns um die Gäste, erledigen die Verwaltung. Unsere Gäste erleben höfliche Leute, die perfekt Englisch sprechen. Sie finden eine Stadt vor, die sauber und gut organisiert ist. Und sie können es kaum glauben. Sie fragen, ob es hier gar keine Krise gibt. Natürlich, sage ich. Wir bekommen die Krise sehr wohl zu spüren, aber das heißt nicht, dass wir unsere Würde verlieren. Wir steigen unzählige Steinstufen hinab, wieder hinauf, landen auf einer Terrasse, die zu einem einstöckigen Haus gehört. Ein Balkon, ockerfarbener Putz, hellrote Ziegel. Hier also lebte der Dichter, der Monemvasia ein Schiff aus Stein nannte und dessen Verse der Komponist Mikis Theodorakis vertonte, Yannis Ritsos. Wir stehen vor einer Bronzebüste des Dichters, der aufs offene Meer schaut. Und der Tod ist nichts anderes als ein Blatt, das runtergefallen ist, um das nächste Blatt zu nähren, was hochsteigt. Wir fahren 200 Kilometer vom östlichen Finger zum Handballen in den Nordosten. Eine laue Sommernacht, Epidauros. Durch den Pinienhain noch, eine ausgetretene Marmortreppe empor, dann sind wir da, in dem Amphitheater, diesem Meisterwerk der klassischen Antike. Ein in den Hang gebautes Halbrund. 11.000 Marmorsitze, auf denen bereits vor 2.400 Jahren Gäste saßen. Ein antikes Stück wird gespielt. Aristophanes, die Acharne. Die Aufführung ist eines der Höhepunkte des internationalen Athen-Epidaurus-Festivals, auf dem Stars auftraten wie Maria Callas, Pina Bausch, Rudolf Nureyev. Das Festival hat der Krise im 60. Jahr den Kampf angesagt. Viele Veranstaltungen mussten die Macher absagen, wegen Geldmangel. Doch an diesem Abend ist das Theater voll besetzt. Vielleicht liegt es an der berühmten Schauspieltruppe, an der Magie des Ortes oder einfach an der anarchischen Urgewalt des Lachens. Sei gegrüßt, Athener Demokratie. 11.000 Menschen starren nach unten auf die Bühne. Ihr Arschlöcher! An der Demokratie verdient ihr euch doch alle eine goldene Nase! Verfolgen gespannt das Jugendwerk des antiken Komödiendichters Aristophanes. Eine bissige Satire über Krieg und Korruption. Aktueller geht es nicht. Yannis Kakleas hat das Stück inszeniert. Ein in Griechenland gefeierter Regisseur. Wer in der Demokratie schläft, wacht auf in der Diktatur. Epidaurus, kurz nach Mitternacht. Yannis Kakleas lehnt an einem Schminktisch in der Umkleidekabine. Spricht über die Kraft der Komödie, ausgerechnet in Krisenzeiten. Eine Diadikasia autognosias. Die Komödie bedeutet Selbsterkenntnis. Jenseits von Trauer und Selbstmitleid versuchen wir, ein Ich zu finden, das das Leben, die Liebe und dieses Land liebt. Ohne große Worte. Einfach wie Aristophanes' Protagonist, der bodenständige Dikiopolis. Das Gute an Komödien ist, dass ihre Helden Anti-Helden sind. Sie sind nicht der große König Ödipus. Sie sind die einfachen Menschen, die die Herzen des Publikums berühren. Eine Frau öffnet die Tür. Wozu mit der Deutschen reden? Fragt sie wütend. Schäuble will den Grexit. Es ist Krieg. Der Regisseur winkt ab. Quatsch, sagt er. Wir reden nicht über die Krise. Wir reden über das mathematische Geschick, das ein Regisseur haben muss, um auf der kreisförmigen Bühne zu inszenieren. Und wenn Yannis Kakleas als eine Figur von Aristophanes wiedergeboren werden würde, wer wäre er? Ich wäre gern Pistheteros aus der Komödie Die Vögel. Seine Heimat ist die Heimat der Vögel. Ein Land, in dem die Menschen Künstler sind. Sie fliegen in den Wolken. Sie haben keine Grenzen. Und wo würde er auftreten? In Epidauros, dem schönsten Theater der Welt. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.